dir, wenn ich eilends mein Herz in der Welt. Entziehe dich eilends mein Herz in der Welt. Du willst. Ziehe dich eilends mein Herz in die Welt.